ich wacht, es lauscht mein Ohr, mich voll lobt mein Bauch. Bange Tag, gibst du schon auf, dämmerst du dort so nicht das Dunkel auf? Welcher Glanz glitzert doch auf? Näher schimmert ein heller Schein. Es rennt ein leuchtendes Ross, bricht durch den Wald brausend daher. Im Schatten.